Erster Hiskia wurde König von Juda. Das war im dritten Jahr von König Hosea. Zweiter, er war 25 Jahre alt. Er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Abja. Dritter, Hiskia tat gute Dinge. Er tat, was Gott gefällt. Er war wie sein Vorfahre David. Vierter, er machte die falschen Altäre kaputt. Er zerbrach die Schlange aus Bronze. Die Menschen hatten sie angebetet. Fünfter, er vertraute dem Gott von Israel. Es gab keinen König wie ihn. Er war der beste König in Juda. Sechster, er hielt sich fest an Gott. Er tat alles, was Gott Mose befohlen hatte. Siebter, Gott war mit Hiskia. Er hatte Erfolg bei seiner Arbeit. Er wollte dem König von Assyrien nicht mehr dienen. Achter, er besiegte die Philister bis nach Gaza. Er nahm ihre Städte ein. Neunter, im vierten Jahr von Hiskia kam der König von Assyrien. Er belagerte die Stadt Samaria. Zehnter, nach drei Jahren nahm er die Stadt ein. Das war im sechsten Jahr von Hiskia. Elfter, der König von Assyrien nahm die Israeliten mit. Er brachte sie in sein Land. Zwölfter, das geschah, weil sie nicht auf Gott hörten. Sie hielten seine Regeln nicht. Dreizehnter, im vierzehnten Jahr von Hiskia kam Sanherib. Er war der König von Assyrien. Er nahm viele Städte ein. Vierzehnter, Hiskia schickte Boten nach Lachis. Er sagte, ich habe einen Fehler gemacht. Bitte geh weg. Ich zahle dir viel Geld. Fünfzehnter, Hiskia gab ihm alles Silber. Er nahm es aus dem Tempel und dem Palast. Sechzehnter, er nahm sogar das Gold von den Türen. Er gab alles dem König von Assyrien. Siebzehnter, der König von Assyrien schickte ein großes Heer. Sie kamen nach Jerusalem. Sie standen an der Wasserleitung. Achtzehnter, drei Männer von Hiskia gingen zu ihnen. Sie hießen Eliakim, Sebna und Jo. Neunzehnter, der Bote aus Assyrien sprach zu ihnen. Er sagte, was denkt Hiskia? Warum ist er so sicher? Zwanzigstens, Worte allein helfen nicht im Krieg. Wer soll dir helfen? Warum kämpfst du gegen mich? 21. Du hoffst auf Hilfe aus Ägypten. Aber Ägypten ist wie ein kaputter Stock. Er sticht in deine Hand. 22. Ihr sagt, wir vertrauen auf unseren Gott. Aber Hiskia hat seine Altäre weggenommen. 23. Macht eine Wette mit meinem Herrn. Ich gebe euch 2000 Pferde. Habt ihr überhaupt genug Reiter? 24. Ihr könnt nicht einmal einen kleinen Hauptmann besiegen. Warum hofft ihr auf Wagen aus Ägypten? 25. Gott hat mir gesagt, greif dieses Land an. Er will, dass ich es zerstöre. 26. Die Männer von Hiskia sagten, sprich bitte Aramäisch. Die Leute auf der Mauer sollen uns nicht verstehen. 27. Der Bote sagte, nein. Alle Leute sollen das hören. Sie werden bald Hunger und Durst haben. 28. Dann rief er laut auf Hebräisch. Er sagte, hört die Worte des großen Königs. 29. Glaubt Hiskia nicht. Er kann euch nicht retten. 30. Er sagt, Gott wird uns helfen. Aber das stimmt nicht. Die Stadt wird fallen. 31. Hört nicht auf Hiskia. Gebt auf und kommt zu mir. Dann habt ihr Essen und Trinken. 32. Später bringe ich euch in ein schönes Land. Dort gibt es viel Brot und Wein. Hört nicht auf Hiskia. 33. Haben andere Götter ihre Länder gerettet? Nein, der König von Assyrien war stärker. 34. Wo sind die Götter von Hamat? Wo sind die Götter von Samaria? Niemand hat sie gerettet. 35. Kein Gott konnte sein Land retten. Warum sollte euer Gott Jerusalem retten? 36. Das Volk sagte nichts. Hiskia hatte gesagt, antwortet ihm nicht. 37. Die drei Männer gingen zu Hiskia. Ihre Kleider waren zerrissen. Sie erzählten ihm alles.